Deutschlandfunk Kultur Tonart 17, 22, 24. Das sind nicht etwa Lottozahlen, sondern die Anzahl der Jahre, die zwischen den Debütalben und dem aktuellen Album eines Künstlers vergehen können. Im aktuellen Fall sind gemeint die Sängerin Norah Jones, der Singer-Songwriter Damon Dorado und das britische Elektro-Duo The Chemical Brothers. Alle lang im Geschäft und sicherlich in all der Zeit auch mal von der einen oder anderen Schaffenskrise geplagt. Was diese Künstler bei ihren neuen Alben angetrieben hat, erfahren Sie jetzt in der Rubrik Das muss man gehört haben oder auch nicht. Meine Kollegin Claudia Gerd stellt Ihnen die neuen Alben vor. Sie war müde. Nach ihrem letzten Album und der dazugehörigen Tour war Norah Jones vollkommen ausgezehrt. Darum wollte die neunfache Grammy-Gewinnerin ihr neues Album Begin Again ohne Druck und Richtungsvorgabe angehen. Es sollte Spaß machen. Was als Fingerübung begann, wurde zur Verjüngungskur. Mit kindlicher Begeisterung tobt sich die gerade 40 gewordene Musikerin aus. Keine Regeln, kein Konzept. Nur zwischen den Genres treiben. Jazz, Blues, Elektropop mit Stimmexperimenten und Folk. Weil es in Gesellschaft schöner ist, lud sie sich Songschreiberfreunde ein, von denen der bekannteste Jeff Tweedy von der Band Wilco ist. Der Untertitel des Albums A Collection of Singles scheint von der Plattenfirma vorgegeben zu sein. Das ehemals renommierte Label Blue Note war wohl zu ängstlich, diesen wilden Mix als Album zu verkaufen. Ich jedoch finde, trotz des offensichtlichen Eklektizismus, eint die Songs Norah Jones' Esprit. Mit Begin Again zeigt die Amerikanerin, dass ihre Musik vielleicht doch nicht nur als Dauerbeschallung für Hotelfahrstühle taugt. Etwas anders als gewohnt präsentiert sich auch der ewig als Geheimtipp geltende Singer-Songwriter Damon Dorado auf seinem neuen Album In the Shape of a Storm. Es erinnert an amerikanische Folkplatten der 60er Jahre. More than once I was captured in your lands. Fall back, let the sunshine blind your eyes. Der 46-Jährige nahm In the Shape of a Storm nur mit der Akustikgitarre auf. Und wenn das Vorgängeralbum mit seinen Klavier- und Orgeltönen, mit seinen Streicherflächen wie gemalt wirkte, so ist dieses hier eine grafische Arbeit. Ausdruck mittels prägnanter Linien. Intim anmutende Songs, die wie geschaffen sind für den Genuss unter Kopfhörern und die jede Zugfahrt zum erhabenen Erlebnis machen. Let me be the first to tell you, I would give up my life. Sanft und verletzlich singt Damon Dorado von unerwiderter und sehnsüchtiger Liebe. Wehmütig und traurig von einer vergangenen Freundschaft. So habe ich den Eindruck, dass der Song Silverball an seinen im letzten Jahr verstorbenen Freund und Musikerkollegen Richard Swift gerichtet ist, wenn er singt, die Zeit heilt nicht. Time does not heal. Damon Dorado ist ein grandioser Erzähler. Die Texte suchen nicht nach einem Refrain. Es sind die fortlaufenden, ja fließenden Gedanken eines Romantikers. Schön. Genug des Schwelgens. The Chemical Brothers kommen mit ihrem 9. Studioalbum No Geography und sind nach eigener Auffassung stinksauer. Mad as hell. I'm mad as hell. I'm mad as hell. Am Anfang des Albums steht der nervös tickende Track Eve of Destruction, also der Vorabend der Zerstörung. Weitere Tracks heißen Wir müssen es versuchen, müssen weitermachen und befreie dich selbst. Zusammen ist die Botschaft eindeutig. Eine Durchhalteparole für alle im Brexit-Land. Getreu dem Motto, beweg deinen Hintern und der Rest wird folgen. Me. You and me. Him and her. Heilig ist den Briten ihr Rave. Und die Messe dazu liefert einmal mehr das Elektronik-Duo aus Manchester. No Geography ist ein gutes Album. Ein bisschen Kraftwerk verwoben mit Disco-Sounds. Besser als vieles aus ihrer jüngeren Vergangenheit. Neue Alben und Claudia Gehrt hat sie ihnen vorgestellt.